schönes Bild. Ein joggender Mann mitten auf dem Highway. Rechts von ihm die St. Gabriel Mountains. Links von ihm der Anstieg des Hollywood Freeway. Sein Oberkörper ist nackt. Die Haut gebräunt. Die Arme pumpen im Takt der Füße. Boah, der sieht aus wie ein Superheld. Aber keiner von den Coolen. Volle Dröhnung, total durchgeknallt. Der ist mega high. Scheiß Schnellstraßen. Ach komm, das hier ist wirklich neu. Fast originell. Echt abgefahren. Besser als die fucking Rockband, die 101 zwischen Sunset und Hollywood Boulevard abgeriegelt hat. Sogar besser als die Ladung Zwiebeln auf der 405. Über alle vier Spuren. Hey, wir hatten zwei Autoverfolgungsjagden mit Schüssen und allem, wie in Fast and Furious. Und die Propellermaschine kurz vor Santa Monica. Notlandung kurz vor dem Flugplatz, mitten auf der 10. Ja, ich sag's dir. Das hier ist besser als alles, was wir dieses Jahr hatten. Der Typ ist nämlich splitterfasernackt. Der Typ ist was? Splitterfasernackt. Wonder Valley. Nach dem gleichnamigen Roman von Ivy Pocoda. Aus dem amerikanischen Englisch von Sabine Roth und Rudolf Hermstein. Teil 1. Der Mann läuft gut. Wahnsinn! Oberkörper aufrecht, Schultern locker. Das ist eine 8-Minuten-Meile. Ein Marathonläufer auf halber Strecke aufs Ziel fokussiert. Mindestens! Ey, Scheißkerl! Zieh dir erstmal was an! Sag mal, tickst du noch? Geiler Arsch! Auf der 110 durch die Innenstadt zwischen Fourth und Hill Street Stillstand. Achtung, da kommt Ihnen ein Jogger entgegen. Radio Top 40. Hast du das mitgekriegt? Irgendein Psychopath rennt die 110 entlang. Nackt, in der Stoßzeit. Toni, hast du ihn gesehen? Geil. Ja, hab ich. Und? Der macht's einfach. Er lief da. Traut sich was. Und sonst nichts? Reicht das nicht? Auf der 110 im Innenstadtbereich nach wie vor Stillstand. Tag für Tag dieselbe Strecke. Die Stadt gedankenlos durchquert. Dieselbe Leier am Radio. Dieselbe Sehnsucht danach, irgendwo anders zu sein. Irgendwo. Nur nicht hier. Toni, du solltest deine Türen verriegeln. Das haben sie in den Nachrichten gesagt. Von Fernseher zu Fernseher, Tablet zu Tablet, wird der Jogger die Stadt erobern. Toni, hast du deine Türen verriegelt? Man weiß nie, was passiert. Ich verriegle meine Türen nicht. Er ist Teil der Stadt. Teil des Geschehens. Und ich stehe hier blöd rum. Mit tausend anderen. Bloß nicht auffallen. Stimmt's, Stephanie? Was denkst du, wann du heimkommst? Ich denke gar nichts. Scheiß Perverser! Der Läufer passiert die Ausfahrt 6th Street und wechselt auf die Überholspur. Jetzt springt er über die Mittelplanke. Er läuft jetzt mit dem Verkehr die 110 hinab Richtung Süden. Jetzt verlässt er den Freeway. Höhe 7th. Los. Komm schon, los, Junge. Scheiß auf die Ausrüstung. Los geht's. Verdammt, noch einer. Sie können doch nicht Ihr Auto allein lassen. Ey, Sie können doch Ihr scheiß Auto nicht alleine lassen. Kein Kalorienzähler. Keinen Herzfrequenzmonitor. Ist dir dein Lava abgefahren? Wow. Nur Hemd, Hose, Slipper, die Böschung hoch und Richtung Westen. Er kommt jetzt auf die Bixel Street. Moment. Jetzt auf die 7th Richtung Westen. Da kannst du den anderen auch sehen? Welchen anderen? Na, den anderen. Freiheit. Kennt ihr das? Hallo Welt. Ihr könnt mich mal. Ihr Grundsteuern. Ihr Hausversicherung, ihr Spielgruppen, Vertragsverhandlungen, Geschenke für die Sekretärin. Da ist er! Ich sehe ihn! Als könnte ich diesem Gefühl noch näher sein, wenn ich ihn einhole. Ich krieg ihn! Ich krieg ihn! Ich krieg ihn! Er biegt in den Park! Ich krieg ihn! Da drüben! Ich krieg ihn! Auf dem Boden! Hände auf den Rücken! Scheiße! Ganz ruhig! Power, Mann! Ruhig, hab ich gesagt! Was soll denn das? Ich hätte ihn doch beinahe gehabt. Ich hatte ihn fast. Der Typ ist weg. Also der Nackte. Wie vom Erdboden verschwunden. Den anderen haben wir. Ich hab ihn gesehen. Eben da hinten. Ich hatte ihn doch fast. Hey! Okay, Stephanie. Ich hab's verkackt. Schon wieder. Wieder super hinbekommen. An Orten zu landen, wo man dich nicht findet. Scheiße. Naja, wenigstens nicht deine Eltern. Wo ist denn jetzt dieses scheiß Schild hier? Okay, keine Panik. Keine Panik, Brett. Bleib ruhig. Fuck, ist das dunkel. Ey, bist du neu? Fuck, hast du mich erschreckt. Ey, kannst du bitte diese blöde Taschenlampe ausmachen? Du blendest mich voll, ich seh nix. Ob du neu bist? Neu wobei? Naja, die neue Praktikantin. Eine von den anderen hat gesagt, dass wir eine neue kriegen. Seit wann redest du mit den Praktikanten? Halt dein Maul. Mom, da ist wer in der Einfahrt. Hier ist das übrigens voll scheiße. Was wollt ihr eigentlich immer alle hier? Ich habe nicht vor, zu bleiben, okay? Na, was willst du dann hier? Bist du die neue Praktikantin? Komm, James. Vielleicht. Oder bist du nur wegen Patrick da? Ich bin übrigens Britt. Grace. Du bist die Cassidy in der Stadt aufgetan hat. Da wird sie sich wundern. Hat sie gedacht, ich komme nicht, oder was? Wie Patrick sagt, was wir in der Welt sehen, trägt oft andere Früchte als gedacht. Wer ist dieser Patrick überhaupt? Seid ihr nicht alle dafür hier, um euch von meinem Mann erzählen zu lassen, was ihr wirklich wollt? Ich weiß eigentlich gar nicht, wozu ich hier bin. Das wirst du schon rausfinden. Das tun sie alle, früher oder später. Dann hauen sie wieder ab. Oder sie bleiben und warten auf die Erleuchtung. Oh Gott, davon werde ich garantiert nichts tun. Mein Mann wird dir erklären, dass die Seele eine Blume ist, die du täglich gießen musst, sonst welkt sie und verdorrt. Im Ernst jetzt? Du meinst, du wärst anders als die anderen, aber das bist du nicht. Kannst froh sein, dass es kein Wolf ist. Komm, ich führe dich rum. Das ist also die Howling Tree Ranch. Zum Haupthaus hat niemand Zutritt, außer Patrick, den Jungs und mir. Unser Land reicht von hier, die ganzen 2 Meilen bis zum Park. Ich kann mir den Mund fusselig reden, ihr rennt ja doch in der Wüste herum, aber es gibt Kojoten hier, Rotluchse und sogar Wölfe. Mein Mann mag ein Heiler sein, aber ein paar Dinge kriegt nicht mal er wieder hin. Ein Heiler also? Du hast dir einen besonderen Abend ausgesucht. Morgen ist unser großer Schlachttag. Die Hühner hast du beim Reinkommen gesehen? Nach den ersten 20 gewöhnst du dich an das Blut, nach den ersten 50 an den Geruch. Die meisten von euch waschen sich einfach in der Oase. In dem schmierigen Tümpel. Normalerweise sind um die Zeit noch ein paar Leute im Wasser, aber vor einem Schlachttag ordnet Patrick immer eine ruhige Nacht an. Hier. Alles versifft. Abgefragt. Oase. Das ist eins von den komfortablen. Gute Nacht. In einer Viertelstunde könnte ich den Highway erreichen. In 3,5 Stunden Vegas, in 4,5 Stunden Phoenix. Alles Orte mit Licht und klimatisierter Luft. Hast den Mumm nicht, den Weg wieder zurückzugehen? Und welcher kranke Spinner hält dann an und nimmt dich mit? Egal. Ich hau hier morgen sowieso wieder ab. Schöne Scheiße, M. Da läufst du dir einen Wolf und für was? Ein Schuhbaum? 10 Meilen müssten heute noch drin sein. Dann sind wir übermorgen da. Ist das eine Drecksgegend hier? So öde, dass es schon nicht mehr feierlich ist. Ja, du wolltest hierher. Noch sind wir nicht da, wo ich hin will. Ja, ja. Wonder Valley. Schöner Name für eine halbverlassene Eigenheimsiedlung. Wonder Valley. Genau. Ich verspreche dir, da fragt niemand, wer wir sind oder wo wir herkommen. Was zum Teufel machst du da? Ja, Schuhe wechseln. Tu die zurück. Das stört doch keinen. So wie die da hängen, ist das die reine Verschwendung. Tu sie zurück. Das ist ja so, als würdest du die Toten beklauen. Meinst du, die Toten kommen den ganzen Weg hier raus, um ihre Schuhe in einen Baum zu hängen? Tot oder nicht tot. Sowas bringt kein Glück. Seit wann kennst du dich mit Glück aus? Wir haben schon seit Jahren keins mehr, falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Ich sag nur, zack, steckt dein Messer im Hals von irgendeinem Junkie. Das war Notwehr. Der ist in mich reingelaufen. Ja, direkt mit seiner Gurgel, klar, völlig klar, ja. So viel zu unserem Glück. Ja, genau. Jetzt lass die Schuhe hängen. Von einem Geisterbaum stehlen bringt Unglück. Hab ich dir nie die Geschichte von meinem Onkel und dem Kojotengrab erzählt? Für mich sieht das aus wie ein Turmschuhbaum. Irgend so ein Mist, den die Leute sich ausdenken, weil hier sonst weit und breit nichts ist. Das ist ein Geisterbaum. Seit wann hast du's mit Geistern? Ist irgendwo hier ein samoanischer Begräbnisplatz? Sag das nochmal. Hab dich nicht so. Häng diese gottverdammten Schuhe wieder hin. Ich denk nicht dran. Jetzt mach! Ich mach fast alles für dich, Sam. Und jetzt könntest du mir nicht mal neue Schuhe... Aua, mein Fuß, Scheiße! Mein Fuß! Es ist bald soweit. Vater testet das Beil schon am Baumstumpf. Hey, die Praktis sind auch schon wach. Mutter schleppt Kühlboxen voller Eis vom Haupthaus rüber. Machen sich ausnahmsweise mal nützlich. Wie jedes Jahr. Holen Eimer für Blut, Innereien, Federn. Der Tod liegt in der Luft. Owen! Owen! Schrei doch nicht so. Hier bist du. Woher hast du die? Na, dreimal darfst du raten. Gib mir mal auch eine. Seit wann rauchst du? Owen, Mann, jetzt gib schon, Bruder. Ja, komm, ist ja gut. Seit wann hängst du mit den Praktikanten ab? Das ist doch meine Sache. Seit wann hast du eigene Angelegenheiten? Können Zwillinge überhaupt eigene Angelegenheiten haben? Dann gehen wir mal, oder? Ja, viel Spaß, ne? Nee, du kannst sie nicht drücken. Na klar kann ich. Owen, James, euer Vater wartet. Ja, siehst du? Der Tag ist echt still. Guck mal, wieder der Bus halt wie gestern. Okay. Guten Morgen, Morgen allerseits. Guten Morgen. Alle frisch? Wir werden heute um die 200 Hühner schlachten. Das ist Rekord. Juhu, auf der Iron Tree Ranch. Rekord. Du da, ja, da in dem weißen Shirt. Die saubere, da ganz hinten. Wer bist du? Ich. Ich heiße Britt. Also, Britt. Mit unserer Arbeit verneigen wir uns vor dem Zyklus des Lebens. Merkt ihr das? Okay, wenn Sie meinen. Die Welt sitzt über uns zu Gericht. Und der Kampf deiner Seele besteht darin, der Verurteilung zu entgehen. Aber erst einmal ruf die Pflicht. Wer hält das Beil? Ich mach's, Patrick. Ja. Klar. Cassidy. Es könnte sein Schatten sein. Lauert ihm ständig auf, folgt ihm überall hin, sogar in die Wüste. Dann kommt sie noch verstrahlter zurück, als sie es schon ist. Ich würde es übernehmen. Ich halte es bei. Okay. Und ich? Cassidy, dafür darfst du das erste Huhn des Tages aus dem Stall holen. Na toll. Owen und ich haben an unserem ersten Schlachttag gekotzt. Stimmt doch, Owen. Keiner weint. Keiner kotzt. Owen! Probier du es mal. Nee, kein Bock. Owen, ich habe dich um was gebeten. Ich kann's machen. Ich rede mit deinem Bruder. Es dauert nur eine Sekunde. Bring's hinter dich, dann geht das nächste ruckzuck. Ich kann das nicht. Komm schon. Wer essen will, muss auch töten können. Schon vergessen? Er kann aber nicht. Lass ihn doch. Dann nee. Gott noch mal! Schlag das Vieh tot! Scheiße. Ich hätte getroffen. Ihr könnt mich alle mal! Komm zurück! Schlag es tot! Owen, bleib hier! Ich mach's für dich! Dann erzählen Sie mal, was für ein Spiel haben Sie zwei da gespielt? Detective Addison hat diesen ganzen Zirkus mehr als satt. Es kotzt ihn an. Ich kotze ihn an. Ich kenne den Mann gar nicht. Ich habe viel gesehen in dem Beruf. Aber zwei erwachsene Männer, die zur Stoßzeit auf der 110 Fangen spielen, habe ich noch nicht erlebt. Ich wollte ihn nicht direkt fangen. Was dann? Ich weiß selbst nicht so ganz. Ich habe ihn durch den Stau laufen sehen und dann... Moment. Sie kannten den Typen gar nicht? Nein, Sir. Was machen Sie beruflich? Tony ist im Filmgeschäft. Er arbeitet in einem Studio, hat sein eigenes Büro und sein eigenes Team. Das würde Stephanie jetzt sagen. Ich bin Anwalt. Genauer gesagt Justiziar einer drittklassigen Werbeabteilung für schrottiges Kinderspielzeug. Das würde Stephanie jetzt nicht sagen. Oh Mann. Haben Sie eine Ahnung, mit wie viel Scheiße wir uns hier im Revier Tag für Tag herumschlagen müssen? Solche Mengen an Scheiße. Haben Sie die Gegend da draußen gesehen? Das ist Chaos pur. Hier kriegen Sie nicht die Art von Verbrechen wie in Hollywood. Carjacking, Einbrüche, ab und zu mal Mord. Hier draußen gibt es keine Regeln. Verdammt, die Leute haben ja nicht mal Adressen. Versuchen Sie mal einen Straftäter zu finden, der keinen festen Wohnsitz und nichts zu verlieren hat. Und neuerdings ziehen sich die Dealer wie Obdachlose an, um uns noch mehr zu verarschen. Früher war es leichter. Da wussten wir, in dem und dem Zelt haben sie die und die Hautfarbe und da gibt's die und die Drogen zu kaufen. Aber jetzt halten sie sich nicht mal mehr an ihre eigene Ordnung. Kapieren Sie, was ich Ihnen damit sagen will? Nicht so ganz. Sie haben also diesen Nackten gesehen und sind aus dem Auto ausgestiegen und ihm gefolgt. Wollten Sie ihm helfen? Nein, ich wollte... Ich wollte er sein. Ich wollte er sein. Sie wollten er sein? Oh, Mann. Wie gesagt, wir haben schon genug eigenen Scheiß hier. Da brauchen wir nicht noch Scheiß von Leuten wie Ihnen. Ich sollte Sie vom Psychiater begutachten lassen. Du wirst deinen Job verlieren. Deine Frau, deine Kinder. Ein kleiner Zusammenbruch. Das wird Stephanie ihren Freundinnen erzählen. Stress bei der Arbeit und so. Nichts darf das wohlbehütete Leben stören. Gehen wir es nochmal kurz durch. Sie fahren in Ihrem Auto. Und was dann? Sie sehen diesen Typen, die 110 entlang rennen. Also lassen Sie Ihr Fahrzeug stehen und folgen ihm? Ich hatte das Gefühl, er weiß etwas, was ich nicht weiß. Aha. Und was soll das sein? Wem auf dieser Welt kannst du das begreiflich machen? Dass du vor 2 Stunden mit einem nackten Mann tauschen wolltest. Dass es dir leichter erschien, den Wagen stehen zu lassen und irgendwo hinzulaufen, wo die Dinge einfacher sind. Ich kann es nicht mehr sagen. Dieses Pendeln, wissen Sie, da brennt einem schon mal die Sicherung durch. Ich frage Sie das jetzt zum letzten Mal. Wollten Sie Ihrem Freund aus der Patsche helfen oder was wollten Sie? Ich hab's Ihnen schon gesagt, ich kenne den Mann nicht. Sie werden einen ganzen Packen Papierkram mitkriegen. Protokoll, Vorladung, das volle Programm. Verpassen Sie nicht Ihren Gerichtstermin. Was ist mit dem anderen? Nach dem kräht in ein paar Stunden kein Hahn mehr. Und nach Ihnen mit etwas Glück auch nicht. Ach, wo hast du eigentlich den Wagen her? Der arme Kerl war voll besoffen. Hoffentlich nimmt ihn jemand mit. Und ich schwöre dir eins. Wenn wir deine Wundersiedlung erreichen, Sam, dann fangen wir ein neues Leben an. Ein neues Leben? Keine Gewalt mehr. Ah, oh, bei der erstbesten Gelegenheit gebrochen. Ja, so ein Gelübde ist witzlos, du. Mann, dein Fuß sieht echt schlimm aus, Sam. Ich brauch dich doch noch eine Weile, alter Mann. Außerdem brauche ich nicht noch mehr Gesichter, die mich nachts heimsuchen. Du hast doch meinen Traumfänger. Deine Adlerfedern helfen nicht, Sam. Mit Adlerfedern legt sich keiner an. Die lassen nur die guten Träume durch. Na, wer sagt's denn? Das ist es? Wonder Valley. Auf dem Silbertablett. Oh, ein Wunder ist es ja wohl nicht gerade. Was hast du erwartet? Eine bewachte Wohnanlage? Nope. Das hier ist es. Nobler wird's nicht. Los, pick up! Ja, ich hab schon Besseres gesehen. Ach, ein Scheißdreck hast du. Wir sind im Schlaraffenland. Häuser, Geschäfte. Alle verlassen. Seit Jahrzehnten. Ja, so sehen sie auch aus. Kein Wunder. Hier hält's doch keiner aus ohne Drogen oder Alk. Diese Wüste. Wer hat sich diese Scheiße ausgedacht? Da gab's geschenkt in den 50ern, um die Wüste zu besiedeln. Ach! Aber hat nicht geklappt. Fast alle sind nach 10 Jahren wieder abgehauen. Kein Wunder. Ja. Hey, schau dir die an. Ideal. Wenn du meinst, Sam. Hauptsache, ich kann mich endlich um deinen Fuß kümmern. Scheiß Wagen loswerden mit... Komm her. Wo bist du, Owen? Hier ist kein Blut mehr. Nur ein paar Federn. Als wenn nichts passiert. Kein 200-facher Mord. Vater tanzt in der Mitte seiner Jünger. Und sich die neue. Britt. Die mit den roten Haaren. Dreht sich mit ihr im Sand und verschwindet mit ihr in der Dämmerung. Wenn du das gesehen hättest. Hast du das gehört? Sie halten sich alle für was Besonderes und eines Tages sind sie es plötzlich nicht mehr. Dumme Kinder, die bald zur Vernunft kommen werden, dann wollen sie dringend eine heiße Dusche und ein ordentliches Essen mit Suppe und Nachtisch und dann sind sie weg hier. Ich will auch hier weg. Aber ich bin doch da. Ma? James, hm? Da ist Owen. Mom, da ist Owen. Was hat er da in der Hand? Hey, Owen ist da. Du wolltest doch, dass ich was umbringe! Owen. Krass. Stehst blutverschmiert im Feuer. Ich hab dir den hier mitgebracht. Den Bussard? Du hast den Bussard geschossen? Wie kommst du auf so eine Schwachsinnsidee? Scheiße, Owen. Nicht gut. Du wirst dieses Leben nicht vergeuden. Ich kann dir nicht helfen. Wir töten nur, um zu essen. Los. Rupfen. Dad, bitte nicht. Dad. Rupfen, rupfen, rupfen. Arschlöcher. Mom. Bitte. Schau mich bitte nicht so an, Owen. Dein Bruder wird dir nicht helfen. Los. Dad, bitte. Schneller. Ich flehe dich an, Dad, bitte. Es riecht nach verkohltem Fleisch. Iss ihn. Los. Essen, habe ich gesagt. Ja, ich mach doch. Ekelhaft. Du bist noch nicht fertig, Owen. Los. Beiß rein. Wir töten nur, um zu essen. Los. Mach. Ich kann dir nicht helfen, Owen. Hier sind noch ein paar Flügel. Ich kann das nicht mit ansehen. Ich geh jetzt rein. Das Wasser ist wie eine Million Wunder in deiner Hand. Spürst du's? Ich wasch mich nur. In diesem Tümpel werden sie mich nicht finden. Niemals. Du hast Blut in den Haaren. Von gestern. Diese vielen totgeschlagenen Hühner müssen doch extrem auf dir lasten. Eigentlich nicht. Die nicht. Owen hat es auch nicht begriffen. Den Tod eines Lebewesens sollten wir nie auf die leichte Schulter nehmen. Er hat seine Lektion ja gekriegt. Fandest du Patricks Strafe nicht gerecht? Ja, ein bisschen hart war sie schon. Wir haben alle mit Patrick getanzt. Auch du. Das bedeutet noch nicht, dass du ihn kennst. Er gehört uns allen. Wo ist er? Habt ihr nicht gehört? Wo ist er? Wer? Du weißt genau, wer. Patrick? Patrick. Patrick. Patrick. Immer Patrick. Nicht Patrick. Owen! Ich habe ihn nicht zu Gesicht bekommen. Und was ist mit dir? Weißt du, wo er steckt? Ich habe keine Ahnung. Was habt ihr zu ihm gesagt? Habt ihr ihm erzählt, dass es in Ordnung ist, wenn er seinem eigenen Weg folgt, dass er auf irgendeinen kosmischen Trip sich begeben und sich erst verlieren muss, bevor er gefunden werden kann? Grace. Ihr könnt von mir aus auf meiner Ranch wohnen, ihr könnt meinen Mann anbeten, aber wehe, ihr kommt meinem Sohn zu nahe. Ihr denkt, ich weiß nicht, was hier los ist? Ihr denkt, ich bin so geblendet von meinem Mann und seinen magischen Kräften, dass ich nichts mitkriege, aber ich weiß Bescheid. Vielleicht hat er auch einfach eine Riesenwut. Das war ziemlich krank gestern. Du bist gerade erst gekommen und hast schon den Durchblick, ja? Polizei? Oh, endlich. Ich warte hier. Patrick braucht uns jetzt. Zusammen sind wir niemals allein. Ich komme auch so klar. Hast du was zu verbergen? Irgendein Geheimnis, von dem wir nichts wissen? Niemand weiß, dass du hier bist. Wieso? Hast du eins? Sie suchen Owen. Nur Owen. Wer zum Teufel ist das? Der Junge kann Schach spielen. Ich auch. Du bist kein schlechter Mensch, Blake. Aber jede Kackfliege kann sich besser konzentrieren als du. Der pennt heute hier. Hat er auch einen Namen? Ich bin Owen. Sucht keiner nach ihm? Ich meine, nicht, dass sie uns zu dem anderen Scheiß auch noch Kidnapping anhängen, ne? Hier, deine Oxys. Was für ein anderer Scheiß. Und? Woher kommst du? Lass doch den Jungen in Ruhe. Er muss sich konzentrieren. Nicht weit. Wie weit ist nicht weit? Einfach über den Highway ein paar Meilen in Richtung 29 Palms. Scheiße, du bist von hier, ja? Dann kommen sie dich garantiert suchen. Ich bin schon 2 Tage weg und niemand kommt mich suchen. Ja, und woher will ich wissen, dass du die Ausbüchserei nicht bald satt hast und heim zu Mom und Dad läufst und ihnen alles erzählst über die beiden Typen hier drüben in Wonder Valley? Das muss doch ein Zeichen sein, dass es in der Wüste so schüttet. Ein Zeichen, dass wir verratzt sind. Manche Leute sind wahrscheinlich heilfroh über den Regen. Wir können aber eh einpacken, wenn du nicht bald diese scheiß Schuhe weghaust. Nimm du deine Pillen und gib Ruhe. Weißt du, was der Junge sagt? Er sagt, die Pillen machen mich nur noch kränker. Er sagt, sein Vater sagt, dass du erst den Geist heilen musst, bevor du den Körper heilst. Ach ja? Und was sag ich schon von früh bis spät? Dass mein Geist krank ist, das sag ich schon von früh bis spät. Du hast einen gebrochenen Fuß. Ach was, gebrochen Klump ist das. Und jetzt kommt ein Kind und sagt mir, dass ich die ganze Zeit recht hatte. Was würde denn dein Daddy zu meiner vergifteten Seele sagen? Dass du verloren bist. Mann, dich habe ich nicht gefragt. Ja, er würde sagen, dass du eine Reinigung oder eine Neuausrichtung brauchst. Hörst du? Mann, schaff mich dahin! Zu dem Vater von dem Ausreißer, den wir bei uns versteckt haben? Ja, komm, vergiss es! Nein! War klar, dass Owen geht. Jetzt ist er schon seit über einer Woche weg. Wie fühlt es sich für dich an? Mehr als wäre dir ein Bein abgeschnitten worden? Oder eher so, als würde die Hälfte von dir einfach absterben? Mach die Augen zu. Lass dich von deinem dritten Auge leiten. Was siehst du? Mein drittes Auge? Nichts. Streng dich an. Wo ist Owen? Lass ihn in Ruhe. Ich versuche, sein zweites Gesicht zu aktivieren. Sein erstes reicht vollkommen. Komm, James. Lass uns ein bisschen laufen. Wo ist er? Wo ist Owen? Weiß nicht. Wo würdest du hingehen? Egal, irgendwo hin. Dein Vater ist kein einfacher Mensch. Das Leben, für das wir uns entschieden haben, ist nicht einfach. Manchmal frage ich mich, er wäre hier raus in die Wüste gegangen. Ob ich wollte oder nicht, er wäre gegangen. Aber du wolltest ja mit, oder? James, gerade du solltest verstehen, dass niemand allein zurückbleiben will. Wir könnten weggehen. Nicht ohne Owen. Wenn er nicht wiederkommt? Er kommt wieder. Was, wenn er nicht kommt? Mom. Mom, versprich mir, dass wir zurückgehen, wenn Owen nicht wiederkommt. Du musst es versprechen. Ich versprich's dir, du und ich. Wir gehen zurück. Ich wollte etwas tun. Alle anderen saßen bloß glotzend in ihren Autos. Also bleibst du auch sitzen. Du machst das, was alle anderen machen. Sie trägt ihre Tagsüberuniform. Perfekte Frisur, perfektes Make-up. Nach den ganzen Mühen, die es uns gekostet hat, diese andere Sache wegzustecken. Die andere Sache? Komm, sag's schon. Na los. Die Sache mit der Hospitantin. Sie werden sie wieder ausgraben. Genau. Und wisst ihr was? Daniels Vater war mal ein echt smarter Firmenanwalt. Dann hat er mit seinen Fastpartnern eine All-Inclusive-Party gefeiert. Die Hospitantin war voll besoffen. Und Daniels Vater übrigens auch. Sie werden die Geschichte wieder aufwärmen. Und dann erfahren es alle. Denk mal an Danielle. In der Schule. Ich will gar nicht dran denken. Hat sie allein nach Hause gehen lassen? Sie ist auf die Gleise einer Hochbahn gefallen. Die Eltern haben geklagt, gewonnen haben sie nicht. Aber Daniels Pa ist gefeuert worden. Tut mir leid. Du hättest im Auto sitzen bleiben sollen. Oder wolltest du in die Nachrichten kommen? Nein, ich wollte nicht in die Nachrichten kommen. Du würdest nicht verstehen, was ich wollte. Ein besseres Leben. Ein anderes. Dem bin ich hinterhergelaufen. Ich wollte was davon abhaben. Oder so ähnlich oder anders oder... Keine Ahnung. Heute ist Donnerstag. Die Kinder gehen morgen nicht in die Schule. Du meldest dich an der Arbeit krank. Du bist ja schließlich auch krank. Wir fahren alle zusammen nach OJ oder Malibu. Vielleicht sogar Santa Barbara. Irgendwohin, wo es schön ist. Vielleicht gleich bis Montag. Und du kannst zu Gott beten, dass die Geschichte bis dahin vergessen ist. Kennt ihr auch diese Träume, wo ihr aus dem Haus geht und plötzlich merkt, dass ihr nichts anhabt? Ja, dann haltet euch jetzt fest. Macht das aus. Die 110 war heute Morgen komplett dicht, weil ein Mann nackt den Freeway entlang rannte. Polizisten verfolgten den Mann durch den Stau, bis sie auf Höhe MacArthur Park seine Spur verloren. Hi Dad, hi Mom. Danielle, Schatz, wie war's in der Schule? Alles normal? Irgendwas Besonderes? Ein Nackter. In den Nachrichten. Jetzt weiß ich endlich, warum sich so viele Leute. Kein Mann im Anzug, der hinterher rennt. Alles halb so schlimm. Alles in Ordnung, Dad? Deinem Vater fehlt nichts. Er ist erschöpft von der Arbeit. Mehr nicht. Daddy, schau mal. Bist du das, Daddy? Nein. Das da, jetzt. Das bist du doch, Daddy. Ich glaube nicht, dass... Es gibt noch andere Clips. Bei einem sieht man total dein Gesicht. Die gehen gerade im Netz rum. Sie gehen im Netz rum? Daddy, weißt du denn nicht, dass die Leute absolut alles filmen? So ganz offenbar nicht, Süße. Keine Angst. Ich werd's Mom nicht zeigen. Geh es an, als würdest du ein Turnier spielen. Sei ganz bei dir, lass nichts rein und nichts raus. Wir kommen von einem Ort der Liebe. Immer. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Niemand schafft es gleich im ersten Anlauf. Bist du soweit? Wie schlimm kann es schon werden? Eine Stunde. Kürzer war so eine harte Trainingseinheit auch nicht. Also dann, fangen wir an. Können wir? Bald ist es vorbei. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Warum bin ich hier? Warum bist du hier? Ja, damit ich nicht dort sein muss. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Warum bist du hier? Ich weiß es nicht. Britt lügt. Ich weiß es nicht. Britt denkt, wenn sie sich bescheiden gibt, kann sie uns das vormachen. Wenn Britt nicht weiß, warum sie hier ist, dann ist sie noch nicht reif, dafür sich zu öffnen. Britt ist schwach. Britt belügt sich selbst. Britt belügt die Gruppe. Britt verschwendet ihre Zeit. Britt verschwendet die Zeit der Gruppe. Britt. Britt denkt, sie kann der Gruppe durch körperliche Arbeit imponieren. Dabei ist sie nur zu feige, um an ihrer Spiritualität zu arbeiten. Britt hat Angst vor sich selbst. Halt die Klappe. Britt hat Angst vor ihrem wahren Selbst. Halt die Klappe. Seht ihr? Brits Angst macht sie wütend. Britt ist aggressiv. Brits Mut ist nur aufgesetzt. Was willst du? Was willst du? Ein anderer Mensch werden. Wie kann Britt ein anderer Mensch werden, wenn sie gar nicht weiß, wer sie ist? Britt weiß nicht, was sie will, weil sie gar nicht hier sein will. Britt denkt, sie kann uns mit ihrer Antwort beeindrucken. Britt will Eindruck bei uns schinden. Britt glaubt, sie ist uns überlegen. Britt fürchtet sich. Nicht wegschauen. Britt ist einfach eine reiche College-Tussi, die denkt, sie kann die kurz mal primitiv machen. Britt ist geblendet von ihrer Privilegiertheit. Britt hält ihre Privilegien für selbstverständlich. Wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Ich habe Angst vor mir selbst. Wovor hast du Angst? Britt denkt... Ich habe Angst vor mir selbst. Sag das nochmal. Ich habe Angst vor mir selbst. Angst vor mir selbst. Angst. Wir werden diesen Weg zusammen gehen. Patrick? Sie gibt diese eine Antwort und das war's? Vielleicht ist es die richtige Antwort. Wir wissen doch gar nichts von ihr. Immerhin genug, um eine Stunde lang auf mir rumzuhacken. Mach weiter. Also, Frage, warum ist Britt hier? Weil... Weil Britt ein Unterschichtskind aus Pensacola, Florida ist, das ein Tennisstipendium an der USC hatte und rausgeflogen ist, weil sie zu viel Party gemacht hat. Oh nein. Patrick, so läuft das sie nicht. Sie hat es sich verdient. Ich habe nach euren Regeln gespielt und ich habe gewonnen. Ich habe Angst vor mir selbst. Ja, genau. Ist das wirklich schon die Antwort? Ja, hast du. Reicht das aus? Müsst ihr nicht auch wissen, wieso? Müsst ihr das nicht vielleicht auch noch wissen? Ha? Sam, hör auf! Sam! Was ist los? Brujo, er wollte meine Seele holen. Er wollte was? Ich habe geschlafen. Er wollte mir meine Seele stehlen. Also habe ich ihn aufgeschlitzt. Von hier bis hier. Scheiße, Sam, Mann. Du hast ihm den Arm aufgeschlitzt, du dicker Trottel. Er hatte seine Hände an mir. Er wollte meine Seele stehlen. Durch die Wunde in meinem Bein wollte er sie aus mir raussaugen. Zeig mal her, Kleiner. Ich wollte ihm nur helfen. Mein Vater hat mir gezeigt, wie das geht. Shit, Mann. Himmel und Hölle habe ich in Bewegung gesetzt, um Sam zu helfen. Ein Auto entführt, Pillen geklaut. Und du legst ihm einfach nur die Hände auf und denkst, du kannst ihn heilen? Verdammt nochmal. Scheiße. Komm, wir fahren. Wohin? Ja, ins Krankenhaus. Nein, ich will nach Hause. Bring mich nach Hause. Und ich sag euch, wieso. Ich kann euch die ganze Wahrheit erzählen. Ja, bitte. Ja? Jetzt geht's los. Also, ich bin direkt vor den Meisterschaften aus meinem College-Team rausgeflogen. Arme Britt. Ich durfte nicht mit, war mir aber egal, weil in Laurel Canyon eine super geile Party war. Genau. Und der Captain der Herrenmannschaft, der hat mich damals mitgenommen. Oh, die Party war der Hammer. Die Gedanken wegsaufen. Dass man gerade die einzige Chance verkackt hat, aus dem Kleinstadt-Mie von Pensacola rauszukommen. Und bitte... Tut jetzt nicht so, als hättet ihr nichts mit Partys am Hut. Was ist das denn hier, ha? Was ist das hier? Party. Ist doch eine einzige Endlos-Party. Ihr nennt es bloß anders. Irgendwo muss er sein. Dieser allererste Fehler. Trotzdem. Wäre der Toyota nicht ausgebrochen oder hätte Andy mich nicht zu dieser Party überredet oder hätte mein Trainer mir nicht genau an diesem Wochenende den Laufpass gegeben, dann wäre ich jetzt nicht hier. Vielleicht hätte ich dann nächstes Jahr noch die Kurve gekriegt. Wann ist mir der erste Fehler unterlaufen? Welchen Fuß habe ich wo falsch gesetzt? Wir sind auch nicht schnell gefahren, aber irgendwann kam der Wagen von der Straße ab. Ja? Und dann rutschte dieser Wagen in eine Schlucht. Das Auto wurde dann von zwei Bäumen aufgefangen. Was sagt ihr jetzt, ha? Wenn das mal kein Glück war, wenn das mal kein astreines Wunder war, zumindest für mich. Es muss etwas gegeben haben. Irgendwas, etwas, das diese ganze Katastrophe ausgelöst hat. Aber ich bin abgehauen. Du bist was? Ich habe nicht mal nachgeschaut, was mit Andy war. Hat sich einfach nicht bewegt und ich bin raus. Hört ihr? Ich bin einfach raus aus diesem Auto und ich bin abgehauen, weil ich egoistisch bin. Weil ich Angst vor mir selber habe. Also weil ich alles will. Nur nicht die sein, die ich bin. Aber Und deshalb bin ich abgehauen. Und deshalb bin ich hier. Aber jetzt ist es zu spät. Und deshalb bin ich hier. Ich bin hier, bis ich nicht länger Angst vor mir selbst haben muss. Du hast zu Recht Angst vor dir selbst. Aber das ist nur der Anfang. Dich deiner Angst stellen, ist der erste Schritt. Der nächste muss sein, sie zu überwinden. Bist du bereit? Ja. Du wirst der Gruppe vertrauen müssen. Du wirst mir vertrauen müssen. Wir führen dich zurück an einen Ort ohne Angst, wo du neu anfangen kannst. Dad! Owen! Mom! Du blutest ja, mein Junge. Zeig mal her, gib mir deinen Arm. Mein Gott, das muss sofort genäht werden. Komm, leg den anderen Arm auf meine Schulter. Auf geht's. Alles gut, ich kann selber laufen. Los, stütz dich auf mich. Owen. Siehst aus, als hättest du dein Leben lang in der Wüste gelebt. Was ist hier jetzt eigentlich? Braun gebrannt, die Kleider verdreckt, die Augen tief in den Höhlen. Und das kommt nicht vom Alkohol, den Dad nicht reingeschüttet hat, damit Mom deinen Arm wieder zunähen kann. Gibt es eine Narbe? Ja, los, du blöd, mein Junge, was für eine? Guck doch mal, wie Mom das genäht hat. Ich glaube, vielleicht wird sie sogar so ein kleines bisschen zackig. Sind wir noch Zwillinge? Es ist, als wäre ein Jahr vergangen. Und er ist jetzt mein großer Bruder. Wo warst du? Warum bin ich eigentlich der Einzige, der danach fragt? Ich war am Strand, mich bräunen, wo denn sonst? Hast du was anderes gedacht? Kleiner Spaß, ich war einfach so bei... Habe ich mich bei zwei Gangstern versteckt, auf entspannt. Vollkommen betrunken. Der eine von denen, der Sam, der hatte einen gebrochenen Fuß. Und dann habe ich ihn geheilt. So, das waren Sam und Blake. Sam und Blake. Sam und Blake, das können auch so Agenten sein. Sam und Blake, ne? Wenn das keine große Sache ist, was dann? Was kommt als nächstes? Was? Bitte. James, komm, ich hab schon für dich gepackt. Komm, wir fahren los. Owen, hilf doch mal ein bisschen. Los! Wohin fahren wir jetzt? Wo? L.A. zu Grandma. Für wie lange? Ja, gleich. Für wie lange? Warum sagst du James nicht, was du mir gerade gesagt hast? Ausflug, oder Ausflug. Soll das auch ein Geheimnis sein? Was? Sie kommt nicht wieder zurück. Sie zieht mit dir und deinem Bruder zu eurer Großmutter. Jetzt sofort? James, das wolltest du doch immer. Ich hätte nicht warten dürfen, bis etwas passiert. Owen muss hier weg und du auch. Steig ein. Ich habe alles gepackt, was du brauchst. Jetzt komm endlich, James. Unser Geheimplan, schon vergessen? Aber das hier ist nicht unser Plan. Und das hier ist nicht mein Traum und nicht der von Owen. Du und ich, Ma. Und vielleicht Owen, weil ich es will. Und nicht, weil Owen es braucht. Kann ich nicht später nachkommen mit dem Bus oder so? James, bitte. Das ist doch das, was du willst. Wie oft hast du mir das gesagt? Du fährst dann, wenn du es willst. Ja, ich hab dich lieb, Ma. Ich hab dich auch lieb. Herrgott, nochmal, das gibt's doch nicht. Sie muss zurückkommen. Mich mit Gewalt ins Auto verfrachten. Du kannst mich hier nicht allein lassen, Mom. Es gibt nicht mehr Owen und mich. Es gibt jetzt nur noch James. Blöde Kuh! Komm zurück! Noch nicht mal 6. Jetzt bloß nicht Stephanie wecken. Sonst gehört der Morgen den Vorbereitungen für unser Auswärtswochenende. Das Wochenende wird rundum perfekt sein. Ohne Überraschungen. Schleich dich ins Bad und zieh deine Joggingsachen an. Aktiviere deine Apps. Heute die Stadtrunde. Nordwärts Richtung Pico Boulevard. Los geht's. Einkaufszentren. Verrammelte Taco-Stände, Supermärkte, orthodoxe Schulen, koschere Thai-Läden, Pizzerien, Meile, Meile, wahllos und schmuddelig, teils mexikanisch, teils schwarz. Und weiter. Wow! Über 9 Meilen! Wo bin ich jetzt? Polizeirevier. Jeder im Schnitt unter 8 Minuten. Das hätte dir beim Start schon klar sein müssen. Dass dein Lauf wie zufällig hier endet. Ah, Sie wieder. Na, wenigstens haben Sie diesmal die richtigen Klamotten. Haben Sie ihn gefunden? Dafür, dass Sie den Mann gar nicht kennen, interessieren Sie sich ja ziemlich für ihn. Ich bin einfach neugierig. Irgendwann taucht jeder wieder auf. Und damit hat sich? Es spielt keine Rolle, was mit ihm passiert? Doch, aber nicht für das Polizeihauptrevier von L.A. Und schon gar nicht heute. Hören Sie, dieser Nackte ist nur die Spitze des Eisbergs, wenn Sie sich die Horde von Irren anschauen, die wir allein letzte Nacht reingekriegt haben. Ich fass es nicht. Sonst noch irgendwelche Fragen? Der Rückweg wird übel werden. Scheiße. Total steif. Nimm dir ein Taxi und fahr einfach zurück. 3 verpasste Anrufe von Stephanie. Gib den wenigsten Ärger. Sind Sie verrückt? Sie waren das. Sie waren das, der James hinterher ist. Wer ist James? Wo ist er? Moment. Jetzt mal alles der Reihe nach. Ich habe Sie in den Nachrichten gesehen. Und dann kreuzen Sie auch noch hier auf dem Revier auf. Also sagen Sie mir jetzt, wo er ist. Ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht. Hey! Oh Mann, erzählen Sie mir keinen Scheiß. Sie sind ihm nachgerannt, oder? Sie? Okay, warum? Warum sind Sie ihm nachgerannt? Sagen ich kenne ihn gar nicht. James. Er heißt James. Und Sie lügen mich hier gerade an. James. Wo ist der Chef von dieser Farm? Meinen Sie meinen Vater? Ich brauche seine Hilfe. Was haben Sie? Ja, das kann ich doch nicht einfach so ausposaunen. Arztgeheimnis, du weißt schon. Außerdem geht es um meinen Freund und nicht um mich. Was fehlt Ihrem Freund? Na, Sie sind also der große und mächtige Magier. Ja, was? Wie bitte? Der die Leute nur anfassen muss und schon sind sie geheilt. Wer hat Ihnen das denn erzählt? Ein kleiner Vogel hat's mir vorgesungen. Aber egal, meinem Freund hier geht's ziemlich dreckig. Und er hat die fixe Idee, dass nur Sie ihm helfen können. Er denkt, sein Geist ist infiziert. Ja. Und was denken Sie? Er hat sich vor 2 Wochen den Knöchel gebrochen, durch die Haut durch. Ich habe versucht, den Fuß einzurichten. Sind Sie Arzt? Nur er, selbstgelernter Pharmakologe. Ich habe ihm Schmerzmittel und Antibiotika gegeben. Aber jetzt geht das Fieber nicht mehr runter. Ach, dann lassen Sie mal sehen. James, geh zu Cassies Hütte und mach das Bett klar. Danny? Mom ist am Ausrasten. Wo bist du? Wegen dieser Sache, die du mir gestern Abend gezeigt hast. Du weißt schon, die im Netz rumgeht. Das Video? Ja, genau. Wie findet man sowas? Sowas heißt Hashtag, Daddy. Hashtag? Dieses Rautezeichen. Du tippst einfach auf der Plattform, wo du gerade suchst, Hashtag, was auch immer ein. Und in einem Wort, also Raute, nackte Jogger L.A., Raute, FKK auf der 110, Raute, lass alles raushängen, Raute. Ja, versteh schon. Und kommst du auch irgendwann wieder? Ich glaube nämlich, Mom geht jeden Augenblick durch die Decke. Sie hat schon deine Tasche gepackt. Sag ihr, in einer knappen Stunde bin ich da, ja? Ich nehme ein Taxi. Und Stephanie soll ein Upgrade für eine Suite buchen, fertig. Hier. Hashtag nackter Jogger LA. Das hier scheint ein Moment nach meiner Festnahme zu sein. Polizeiautos, Cops. Zeig mir das nächste. Wo ist das? Am Rand von Koreatown vielleicht? Okay, dann hat er es geschafft. Das heißt, ich bin aus dem Schneider? Ja, fürs Erste. Na dann. Ist er dein Freund? James? Nein, sein Vater. Sein Vater ist dein Freund? Ja, also war. Ist auch ganz schön schräg. Schräg ist relativ. Hey, guck mal, das ist hier um die Ecke. Eine Frau mit vor den Bauch geschnalltem Rucksack, die an einer Bushaltestelle steht. Sie winkt in die Kamera. Dann zeigt sie auf etwas. Die Kamera schwingt herum und erfasst den nackten Jogger, der die Straße entlang läuft. Ein Mann mit schwarzem Hut verdeckt den Blick. Er dreht sich um und schaut finster in die Kamera, macht dann ein paar Schritte in die Richtung, in die James unterwegs ist. Ende der Aufnahme. Und? Oh mein Gott. Okay, der Kerl sieht fies aus, zugegeben. Als würde er gleich schießen oder so. Also, siehst du den Mann da? Hast du den... Was soll mit ihm sein? Hast du ihn gesehen? Ja, jetzt in dem Video. Aber nicht dort, also nicht gestern. Nein. Blake hast du nicht gesehen. Wer ist Blake? Hey, Kleiner. Ewig nicht gesehen. Tut mir leid mit deinem Arm. Du kennst meinen Bruder. Tu ich nicht. Er war mit euch in dem Haus. Nein, Freundchen. Mit Blake und mir in dem Haus warst nur du. Was? Nur, dass du da noch anders warst. War ich nicht. Du warst anders. Und denk nicht, ich wäre schon so hinüber, dass ich das nicht mehr mitkrieg. Du warst gewiefter Taffer, ja, nicht so luschig. Schau dich jetzt an. Schleicht hier nun rum wie einer, der die Hosen voll hat. Aber ich weiß Bescheid, ich weiß, wer du bist. Du weißt gar nichts. Na, Brucho, wo ist sie? Lass mich los. Von da bis da habe ich dich aufgeschlitzt. Was? Bis auf den Knochen. Oh. Aber die Narbe ist weg. Lasst los! Weil du mir meine Seele gestohlen hast. Ich habe geschlafen und du hast meine Seele gestohlen, damit ich nie mehr gesund werde. Nein, ich bin James. Strafe muss sein. Mann, das war nicht ich. Leg das Messer weg. Und ob du das warst. Ich bin krank, aber blind bin ich nicht. Nein, das war mein Bruder. Das warst du? Nein. Ich hab dich aufgeschlitzt von da nach da. Hör auf! Die Narbe ist weg. Du bist ein Blücher. Jetzt auf! Du bist wiedergekommen, weil du dir meine Seele wieder zurückholen willst. Zurückholen willst! Bruder! James? Oh Gott, lass ihn los. Komm her, James, komm. Ich helf dir. Komm her. Fuck. Was ist passiert? Sam? James, was ist passiert? Oh, Scheiße. Sam! Du kleine Ratte, du. Nein, er war's nicht. Britt, was? Ich war's. Er wollte mich mit... Er hatte ein Messer. Wonder Valley, nach dem gleichnamigen Roman von Ivy Pocoda, aus dem amerikanischen Englisch von Sabine Roth und Rudolf Hermstein. Teil 1. Mit Ole Lagerpusch als Tony, Emma Bading als Britt, Oskar Hoppe als James, Leon Blaschke als Owen, Robert Galinowski als Blake, Lars Rudolph als Sam und vielen anderen. Technische Realisation: Christian Alpen und Angelika Körber. Regieassistenz: Anne Abendroth. Hörspielbearbeitung und Regie: Matthias Kapohl. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2022. Dramaturgie: Susanne Hoffmann.